Erster nun aber spricht Jahwe, der dich, Jakob, geschaffen und dich, Israel, geformt hat, sei mutig, denn ich werde dich retten. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Zweiter, wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir, und wenn du durch Flüsse gehst, werden sie dich nicht überschwemmen. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, und die Flamme wird dir nichts anhaben. Dritter, denn ich, Jahwe, dein Gott, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich und Kusch und Seba an deiner Stelle. Vierter, weil du in meinen Augen wertvoll bist und ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und ganze Völker für dein Leben. Fünfter, hab keine Angst, denn ich bin mit dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten zurückbringen und dich aus dem Westen sammeln. Sechster, ich werde zum Norden sagen, gib sie her, und zum Süden, halt sie nicht fest. Bringt meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde herbei. Siebter, jeden, der meinen Namen trägt, den ich zu meiner Ehre geschaffen und geformt habe. Achter, bringt das Volk herbei, das blind ist, obwohl es Augen besitzt, und die, die taub sind, obwohl sie Ohren besitzen. Neunter, alle Völker, versammelt euch, und die Nationen sollen zusammenkommen. Wer unter ihnen kann so etwas vorhersagen und uns frühere Dinge erzählen? Sie sollen ihre Zeugen bringen, damit sie Recht bekommen, und sie sollen hören und sagen, es ist wahr. Zehnter, ihr seid meine Zeugen, ist der Spruch Jahwes, und mein Diener, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt, mir glaubt und versteht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott geschaffen, und nach mir wird es keinen geben. Elfter, ich bin Jahwe, und außer mir gibt es keinen Retter. Zwölfter, ich bin es, der es angekündigt, Rettung gebracht und es verkündet hat, und es war kein Fremder unter euch. So seid ihr meine Zeugen, ist der Spruch Jahwes, ich bin Gott. Dreizehnter, ich bin derselbe von Ewigkeit her, und niemand kann aus meiner Hand retten. Ich tue es, wer kann es rückgängig machen? Vierzehnter, so spricht Jahwe, euer Retter, der Heilige Israels, euretwegen habe ich jemanden nach Babylon geschickt. Ich werde alle Chaldeer als Flüchtlinge flussabwärts treiben, zusammen mit ihren Schiffen, die sie so stolz gemacht haben. Fünfzehnter, ich, Jahwe, euer Heiliger, der Israel geschaffen hat, euer König. Sechzehnter, so spricht Jahwe, der einen Weg durch das Meer gemacht und einen Pfad durch die großen Wasser gelegt hat, siebzehnter, der Wagen, Pferde, das Heer und seine starken Männer herausführte. Sie alle liegen da und werden nicht wieder aufstehen, sie sind ausgelöscht, wie ein Docht, der erloschen ist. Achtzehnter, denkt nicht mehr an das, was früher war, und achtet nicht auf das, was lange her ist. Neunzehnter, seht, ich mache etwas Neues. Es beginnt schon zu wachsen, seht ihr es nicht? Ich werde in der Wüste einen Weg und in der Einöde Flüsse schaffen. Zwanzigster, die Tiere der Steppe, Schakale und Strauße, werden mich ehren. Denn ich gebe in der Wüste Wasser und in der Einöde Flüsse, damit mein auserwähltes Volk trinken kann. Einundzwanzigster, das Volk, das ich mir geschaffen habe, soll mein Lob erzählen. 22. Aber du hast mich nicht gerufen, Jakob, noch hast du dich um mich gekümmert, Israel. 23. Du hast mir keine Schafe als Brandopfer gebracht, noch hast du mich mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dich nicht mit Speisopfern belastet, noch dich mit Weihrauchgaben gestört. 24. Du hast mir kein Gewürzrohr für Geld gekauft, noch hast du mich mit dem Fett deiner Schlachtopfer erfrischt. Stattdessen hast du mir nur Ärger gemacht mit deinen Sünden und mich mit deinen Vergehen belastet. 25. Ich bin es, der deine Sünden um meinetwillen auslöscht und nicht mehr an deine Sünden denken will. 26. Erinnere mich daran, lass uns miteinander reden. Erzähle du, damit du Recht bekommst. 27. Schon dein erster Vorfahre hat gesündigt und deine Priester haben sich gegen mich aufgelehnt. 28. So habe ich die heiligen Fürsten entweiht und Jakob der Zerstörung preisgegeben und Israel der Schande.